Ich, der Ratsschreiber Lazarus Spengler, will berichten von einem Ereignis, das sich hier zugetragen hat, in der freien Reichsstadt Nürnberg, im Jahre des Herrn 1525, ein Jahr der Zwietracht und der bösen Anschläge. Großer Aufruhr war übers deutsche Land gekommen. Viel gemeines Volk, von Schwärmern, Eiferern und falschen Propheten aufgewiegelt, hatte sich erhoben gegen Obrigkeit, Gesetz und Ordnung. Bauern waren's, die den Anfang machten und aufsässig wurden gegen ihre Herren in Schwaben, Thüringen, Tirol, im Elsass und im Frankenland. Und die Unruhe hat auch nicht Halt gemacht vor Nürnbergs Mauern. Es war an einem Abend im August. Vom Turm St. Lorenz blies der Türmer die Stunde. Der Friede Gottes schien über unserer Stadt zu liegen. In den Stuben verloschen die Lichter. Nur noch in einem Haus am Tiergärtnertor blieb ein Fenster erleuchtet. Im Hause drinnen, über eine Schrift gebeugt, saß mein guter Freund, der Maler, Kupferstecher, Holzschnitzer und hochehrbare Bürger Albrecht Dürer. Da ging die Türe auf und herein trat Frau Agnes, Dürers Weib. Albrecht, hast gehört? Es hat geklopft draußen. So, öffne. Ich wollte dich erst fragen, weil es... Ich habe durchs Fenster geschaut. Der Bartel und der Hans Sebald, die Beheimbrüder sind's. Und der Penschke-Org. Hm. Hörst du? Ich werde ihnen sagen, du seist nicht wohlauf und schon zu Bette. Aber warum lass sie herein? Ach, behüt uns Gott vor diesen Burschen. Weißt du's nicht? Was? Im ganzen Viertel spricht man schon davon. Den Teufel haben sie im Leib, sagt die Leinbergerin. Alle drei. Weibergeschwätz. Aber der Bader sagt's auch. Er hat sie schwadronieren hören, die Beham-Brüder und den Penschgeorg. Haben die Köpfe voll böser Gedanken. Nichts ist ihnen heilig. Sollen sogar Gott gelästert haben. Ja, die Leute reden viel. Ach, wer weiß, was die drei von dir wollen, so spät am Abend noch. Wer ein gutes Gewissen und nichts zu verbergen hat, der kommt bei Tag, nicht in der Nacht. Was sollten Sie zu verbergen haben? Leg dich schlafen, Frau. Ich gehe selbst und öffne. Gute Nacht. Gute Nacht. Meister Dürer, verzeiht, wir sahen noch Licht in eurer Werkstatt. Ja, kommt herein. Wart lange nicht mehr bei mir. Ja. Habt mir lange nichts mehr gezeigt von euren Werken. Wie steht's? Man sagt, du malst an einem Bild im Stil der Florentiner, Georg. Kann man es schon sehen? Ist es fertig? Nein. Wer hat jetzt noch Zeit zum Malen? Es gilt, die Köpfe für andere Dinge zu gebrauchen. Was sind das für Reden, Bartel? Andere Dinge? Wir wissen, Meister Dürer, dass ihr immer für die Stadt das Beste wolltet und auch getan habt. Und so dachten wir... Na was denn? Nicht drumrum geschwatzt. Zur Sache, was führt euch her? Ihr kennt den Rektor Denk von der Sebaldus-Schule? Rektor Denk? Was habt ihr mit dem zu schaffen? Er hat uns den Weg gewiesen. Zu einer neuen Weltordnung. Die Augen hat er uns geöffnet, uns vom Irrglauben befreit. Von welchem Irrglauben? Von den falschen Lehren und Geboten, mit denen uns der Hohe Rat und die Pfaffen die Sinne vernebeln und dem freien Geist die Luft zum Atmen nehmen. Seid demütig und untertänig, salbadern sie, auf dass euch dereinst im Jenseits die ewige Gerechtigkeit zuteil wird. Ewige Gerechtigkeit, wir wollen Gerechtigkeit hier auf der Erde. Seid ihr gekommen, um mir Ketzerpredigten zu halten? Wir haben es uns lange überlegt, Meister Dürer. Rektor Denk und ihr, wenn er und ihr gemeinsam über unsere Stadt regieren würdet... Regieren? Rektor Denk und ich? Mir scheint, ihr habt zu viel getrunken. Nein, wir meinen es im Ernst. Die Herren im Hohen Rat, der Pirkheimer, der Landauer und wie sie alle heißen, sie sehen doch nur mit Verachtung auf unser Eins herab. Wie die Ritter auf die Bauern. Sie, die Herren, wir, die Knechte. Gut genug, ihre Beutel zu füllen. Aber damit wird es bald vorbei sein. Was habt ihr vor, Hans Ewald? Nun? Wir möchten euren Beistand, ja. Meister Dürer. Zu euch haben wir Vertrauen. Ihr seid immer für Gerechtigkeit und Freiheit eingetreten. Euer Wort wiegt viel in Nürnberg. Ihr... Gerechtigkeit? Was nennt ihr Gerechtigkeit? Lest die Schriften des Thomas Münzer aus Thüringen. Die 12 Artikel des Bauernführers Sebastian Lotzer. Ich kenne sie. Dann kennt ihr auch unsere Ziele. Fort mit der selbstherrlichen, dünkelhaften Obrigkeit. Fort mit dem verwünschten Pfaffenhochmut. Fort mit den Sonderrechten der oberen Stände. Alles soll allen gemeinsam gehören. Keiner mehr auf Kosten anderer schmarotzen. Gleiches Recht für arm und reich. Für hoch und niedrig. Frei wollen wir sein. Frei von Zwang und Tyrannei. Wenn ihr an unsere Spitze treten würdet, ihr und Rektor... Ihr Hitzköpfe, spart euch eure Worte. Ihr seid tüchtige Kupferstecher, Holzschnitzer und Maler. Weiß Gott. Ihr solltet lieber bei euren Pinseln, Schabern und Schnitzmessern bleiben und euch nicht die Köpfe verdrehen lassen. Aber es geht um unsere Stadt. Ja, und eben deshalb bitte ich euch, vernünftig zu sein. Ihr habt kein Recht, euch über unseren Hohen Rat zu beklagen. Hat er Nürnberg nicht zu Ruhm und Ansehen gebracht? Zu Wohlstand und Segen? Ja, aber was nützt Wohlstand, wenn er ungerecht verteilt ist? Ach, man kann nicht alles gleichermaßen verteilen. Wer das glaubt, ist ein Narr. Was Gott für die Armen fordert, das geschieht in Nürnberg. Wer Not ist, wird unterstützt. Niemand braucht zu hungern. Niemand einen Heller Steuern zu bezahlen, der weniger als 100 Gulden Einkünfte hat im Jahr. Und wenn schon. Geblieben sind die Steuern für Bier, für Wein, Fleisch und Salz. Geblieben der Hochmut der Reichen und tausenderlei Übelstände. Wann und wo hat's keinen Hochmut, keine Übelstände gegeben auf dieser Welt? Mag regieren, wer da will, und sei es der Weiseste der Weisen. Auch ihm wird's nicht gelingen, es allen recht zu machen. Ihr solltet euch doch einmal mit Rektor Denk und... Ich halte nichts von Aufwieglern. Wir sollten Gott danken, dass in unserer Stadt noch Friede, Recht und Ordnung herrschen. Das Recht der Reichen? Nein, das Recht unserer Gesetze. Und die Pflicht der Obrigkeit ist es, darüber zu wachen, dass die Gesetze eingehalten werden. Der Hohe Rat hat sich vor einem Jahr zur Lehre Luthers bekannt. Die Ablasskrämerei und alle anderen Missbräuche unseres heiligen christlichen Glaubens aus der Stadt verbannt. Ich meine, wir könnten zufrieden sein damit. Und jedermann sollte mithelfen, die neue Ordnung zu festigen. Nicht aber durch Maßlosigkeit, alles wieder zu zerstören. Dann können wir also nicht auf euch rechnen. Ich rechne auf euch, auf eure Vernunft. Wisst ihr, dass sie mir mit dem Turm drohen, die Herren vom Hohen Rat, wegen einer Steuerschuld von 30 Gulden? Warum bezahlst du deine Schuld nicht, Hans Ewald? Du hast das Geld vertan, nicht wahr? In Wirtshäusern und Badestuben. Ja, ich... Mir tut deine Gertrud leid, dein armes Weib. Ich... Ja, jetzt fehlen dir die Worte, Hans Ewald. Aber, Freunde, genug davon. Ich möchte euch was zeigen. Seht euch um. Dort hinter dem Vorhang steht meine Staffelei. Zieh den Vorhang beiseite, Georg. Potzblitz. Ein neues Bild. Ja, noch nicht ganz fertig. Ihr seid die Ersten, die es zu Gesicht bekommen. Wer sind die Männer? Die Apostel Paulus, Markus, Petrus und der Evangelist Johannes. Schaut sie euch gut an. Vielleicht kann dieses Bild euch zur Besinnung bringen. Wie meint ihr das? Ja, es ist kein gewöhnliches Bild. Niemand hat mir den Auftrag dazu gegeben. aber ich musste es malen. Wäre ich ein Mann der Feder wie der Dr. Luther, ich hätte es aufgeschrieben, aber ich bin nur ein Maler. So muss ich es auf meine Weise sagen. Ihr versteht? Nein. Ist es so schwer zu erkennen? Dort Petrus und Johannes, vertieft ins Wort der Heiligen Schrift. Sie mahnen zur Besonnenheit, zur Unbeirrbarkeit im Glauben, zur Gottesfurcht, zur Demut. Und die anderen zwei, Markus und Paulus? Ja, wozu halten sie das Schwert in Händen? Wer an das Wort Gottes glaubt, an seine Gnade, an die ewigen Wahrheiten, der soll sie schützen gegen Zweifler, Aufwiegler und Verächter. Und wenn es sein muss, mit dem Schwert. So, und nun geht hin zu eurem Rektor Denk und sagt ihm, wie ich über ihn und seinesgleichen denke, über falsche Propheten und Rebellen, die Ordnung und Gesetz missachten und das Volk mit ihren Irrlehren vergiften. Sagt ihm, er möge sich um seine Schule kümmern, seine Arbeit tun und seine Pflicht. Und das Gleiche gilt für euch. Meister Dürer, uns geht's doch um... Ihr habt es mir gesagt. Und das Bild dort ist meine Antwort. Solange unsere Obrigkeit zu Gott steht, stehe ich zu ihr. Unwandelbar wie die Apostel auf dem Bild. Aber ich bitte euch, seid vernünftig. Und tut nichts, was ihr am End bereuen müsstet. Na so. Und nun geht. Lasst mich allein. Spät war's, als die drei jungen Maler von Meister Dürer schieden. Der Pentsch Georg und die Beham-Brüder, von denen einer, Hans Sebald Beham, einst Dürers Schüler gewesen war. Andern Tags, am Abend, saßen sie mit Rektor Denk beisammen und sprachen davon, was Meister Dürer gesagt hatte. Auch vom Bild erzählten sie, von dem Gemälde mit den vier Aposteln. Ein Meisterwerk! Bei meiner Seele! Die besten welschen Maler können's nicht vollkommener malen. Wir sind nicht hier, über Malerei zu schwatzen. Ihr habt also nichts ausgerichtet beim Dürer. Wir haben lange auf ihn eingeredet, aber... Hätt's mir denken können. Der Dürer ist ein Freund des Pirkheimer. Geht bei den Ratsherren ein und aus. Ein Kratzfüßler. Ein Buckelmacher. Das ist nicht wahr. Ach, der Teufel hole ihn. Wir werden unsere Sache auch ohne ihn vollbringen und den Rat von seinem hohen Sitz herunterstoßen. Ich weiß nicht. Ich habe lange über alles nachgedacht. Vielleicht hat Meister Dürer recht. Vielleicht... Was ist, Hans Sebald? Hat er dir Angst gemacht, der Herr Apostelmaler? Nein. Nur, wir sollten bedenken... Bedenken. Die Welt ist in Bewegung. Die Gerechtigkeit bricht sich Bahn. Das Volk sprengt seine Ketten. Überall. Die besten Männer streiten an der Seite des Volkes. Florian Geier, der Berlichinger. Und in Würzburg der Bildschnitzer und Ratsherr Riemenschneider. Ja, aber sind Sie wirklich im Recht? Als ich noch ein Lehrbub war bei Meister Dürer vor 8 Jahren, ich kann mich noch genau daran erinnern, da hatte ich Streit mit einem anderen Buben. Na und? Da hat der Meister mich beiseite genommen und hat gesagt, hör, Beham-Bub, hat er gesagt, und merk's dir, der größte Übeltäter ist... Wer des Übels Ursach immer nur beim anderen sucht. Nie bei sich selbst. Daran habe ich wieder denken müssen. Na, beschwatzen lassen habt ihr euch. Ich nicht. Ich stehe zu euch. Und du, Georg? Hallo. Wer ist da? Ich bin's, Gertrud. Hans Sebald 2. Macht auf! Was, Gertrud? Ich habe überall nach dir gesucht. Im Wirtshaus, in der Badestube. Mein Gott, wie siehst du aus? Was ist geschehen? So rede doch! Sie haben dich holen wollen. Mich holen wer? 2 Büttel sind zu uns ins Haus gekommen. Zahlst du dem Hohen Rat die Schuld nicht, sagen sie, so musst du in den Turm. Ach, verwünscht. Na, da hast du's. In den Turm. Die machen nicht viel Federlesens, unsere hohen Herren. Ja, duck dich nur vor ihnen, wenn du fortan bei Brot und Wasser leben willst. Nein, das wird er nicht. Hans Sebald sagt, dass wir auf dich vertrauen können. Jetzt erst recht. Sag's! Ihr könnt es. Nein! Du musst fort von Nürnberg, diese Nacht noch. Nach Bayreuth oder nach Rothenburg. Dort hast du Freunde. Dein Mann bleibt hier bei mir. Sie werden ihn hier finden. Hinter meiner Studierstube ist ein geheimer Verschlag. Dort ist er sicher. Inzwischen versammeln wir alle Freunde. Und dann, dann werden wir den Hohen Rat, den Pirkheimer und all die reichen Pfeffersäcke zum Teufel jagen. Für Freiheit und Gerechtigkeit. Ja, für Freiheit und Gerechtigkeit. Und während dies bei uns geschah, hat sich der Sturm des Aufruhrs ringsumher im deutschen Land weiter ausgebreitet. Immer wieder ist neue böse Kunde gekommen. Von Sindelfingen, Frankenhausen, Königshofen, Nördlingen und Würzburg, wo aufrührerische Bauernhaufen in die Städte eingefallen sind und der Pöbel sich wie toll gebärdet hat. Nach Gerechtigkeit haben sie geschrien und dabei gewütet wie die Mordbrenner und Räuber. Sogar dem Dr. Luther haben sie geflucht, nachdem er seine Stimme erhoben hat zur Versöhnung und zur Mäßigung. Wir in Nürnberg haben wochenlang gebangt, ob's auch bei uns zu solchem Aufruhr kommen würde. In all der Zeit ist Meister Dürer unbeirrt geblieben und hat an dem Bild der vier Apostel gemalt, obwohl ihn schwere Krankheit plagte. Eines Tages, im Oktober war's und schon recht kalt, machte ihm das Fieber wiederum arg zu schaffen. Nur mit Mühe konnte er den Pinsel führen. Albrecht, du wirst dir den Tod noch holen in der kalten Werkstatt hier. Leg dich zu Bette. Komm. Stör mich nicht, Frau. Der Doktor hat das Aufstehen dir verboten. Wenn du doch endlich auf ihn hören würdest. Ich muss das Bild zu Ende bringen. Werd erst mal gesund. Dann ist's vielleicht zu spät. Aber du bist krank, Albrecht. Nicht so krank, dass ich die Hände in den Schoß legen müsste. Gott hat mir meine Kunst gegeben, um ihm zu dienen. Im Bette kann ich's nicht. Und wenn dich wieder die Ohnmacht überfällt, wie gestern? Du weißt, dass es nie nötiger war, als jetzt Gottesburg zu schützen gegen all die hergelaufenen Schwärmer. Immer mehr Leute rennen ihnen nach. Und du glaubst, du könntest was dran ändern? Doch nicht mit einem Bild. Ich würde es sonst nicht malen. Das Bild soll seinen Platz im Rathaus haben und den Hohen Rat tagtäglich an die Worte Johannes erinnern. Glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Ja. Ja, daran soll sie das Bild gemahnen, auf dass die Pest des Aufruhrs uns verschone. Ach, Albrecht, es kommt doch alles, wie es will. Geh zu Bette. Ich werde dir einen heißen Kräutertrank machen. Meister Dürer, verzeiht, dass ich so einfach hier zur Tür herein... Schon gut. Was willst du, Gertrud? Ist's was mit deinem Mann? Ich bitte euch, Meister Dürer. Meister Dürer ist krank. Komm morgen wieder. So eilig wird's ja wohl nicht sein. Lass sie reden, Agnes. Nun, was ist mit Hans Ewald? Ist er wieder aus Rothenburg zurück? Er braucht sich keine Sorgen mehr, um die Steuerschuld zu machen. Die 30 Gulden. Niemand wird sie mehr von ihm fordern. Oh, Dank, Meister Dürer. Aber... Nun was? Ich habe euch neulich angelogen. Er ist nie fort gewesen. Er ist beim Rektor Denk, der hält ihn verborgen. Und? Weiter? Ich hörte, wie sie sich besprachen, der Denk, der Georg, der Bartel und der Hans Sebald. Sie wollen einen Aufstand machen. Was? Heute Nacht noch mit über 80 Mann das Rathaus stürmen. Heute noch, sagst du? Sie werden ins Verderben rennen, wie die anderen auch im letzten Jahr. Ich hab Angst. Es darf nicht geschehen. Diese Narren. Herrgott. Ich hab geglaubt, sie seien zur Vernunft gekommen. Ach, gottlose Burschen sind's. Den Teufel haben sie im Leib. Der Denk ist schuld. Er hat sie aufgestachelt. Ihr habt den Hans Sebald doch immer gern gehabt, Meister Dürer. Geht zu ihm, sprecht mit ihm und mit den anderen. Ich bitte euch drum, treibt ihm diese bösen Pläne aus. Ihr seid der Einzige, auf den sie hören. Nur ihr könnt es verhindern. Rasch kommt mit mir, kommt! Meister Dürer! Albrecht! Albrecht! Barmherziger Gott! Albrecht! Wie schon oft zuvor hatte eine Ohnmacht den Meister Dürer überfallen. Es dauerte viele Stunden, bis zum anderen Morgen, ehe er wieder zu sich kam. Er erwachte, als draußen auf der Gasse der Stadttrommler die Trommel schlug. Was bedeutet das? Der Ausrufer geht durch die Gasse. Fühlst du dich besser? Hier ist deine Medizin. Medizin? Hol den Mantel mir und die Schuhe, Frau. Ich muss zu Hans Ewald, zum Bartel und... Bleib liegen. Kannst nichts mehr ausrichten. Nichts mehr ausrichten? Was soll das heißen? Die Sache ist ihren gerechten Gang gegangen. Brauchst dir keine Sorge mehr, um die Stadt zu machen. Haben ausgespielt, die gottlosen Aufrührer. Also haben sie es doch gewagt? Ja. Sie sind aber nur bis zur Fleischbrücke gekommen. Unsere Stadtwache war auf der Hut, hat die Schreihälse verjagt und die Rädelsführer in den Turm geworfen. Wen? Alle vier. Den Denk, den Georg, den Bartel und den Hans Sebald. Nächste Woche wird ihnen der Prozess gemacht. Der Stadttrommler hat's eben ausgerufen. Gott erbarm sich ihre Recht Seele. Geschieht ihnen. Warum haben sie nicht auf dich gehört? Ach. Ja, da siehst du nun, was es genützt hat, dass du ihnen das Bild gezeigt hast, deine vier Apostel. Nichts hat es genützt. Mit Büchern wie der Luther kann man Menschen vielleicht überzeugen, aber... Auch mit Bildern muss man's können. Es gibt Bilder, die sind Gott näher als die gelehrtesten Bücher. Ja, ich werde was zu essen machen. Ja, bring's hinunter in die Werkstatt. Wie? Du willst wieder arbeiten? Das Bild muss fertig. Nein, das ist... Nur ein paar Tage noch. Dann hab ich's geschafft. Nein, nein, einen Stuhl's nicht. Solange du krank bist... Lass mich, Agnes. Und sorg dafür, dass niemand mich stört. Ach, deine Medizin. So nimm doch wenigstens die Medizin. Noch in derselben Woche war das Bild vollendet. Zu Füßen der vier Apostel standen vier Sprüche aus dem Neuen Testament, die Dürer von einem Schriftmaler hat malen lassen. Sprüche, welche mahnen zur Wachsamkeit gegen Schwärmer, falsche Propheten und all jene, so die Ordnung Gottes brechen wollen. Sodann hat Dürer das Bild zugleich mit einem Brief dem Hohen Rat der Stadt gesandt und es ihm angeboten als Geschenk, als sein Vermächtnis und politisch Zeugnis. Am Tag darauf saß Dürer seinem Freund, dem Ratsherrn Pirkheimer, im Rathaus gegenüber. Ihr habt uns große Freude gemacht, lieber Dürer. Alle sind des Lobes voll. Ist mir nicht ums Lob zu tun. Ich weiß. Ihr wollt uns Ratsherren ins Gewissen reden, uns an unsere Verantwortung erinnern. Auf dass der Anblick der mannhaften Gestalten den weltlichen Regenten Mahnung und Halt in den Wirren der Zeit sei. Hab euren Brief gut gelesen. Ja, die Anfechtungen sind groß. Gewiss. Wohin man schaut, Willkür und Gewalt. Die Bauernhaufen und der Pöbel stechen und morden die Herren. Und die Herren stechen und morden zurück. Maßlosigkeit gegen Maßlosigkeit. Als ob Christus seine Worte in den Wind gesprochen hätte. Mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Das rechte Maß. Darauf kommt es an. Seid unbesorgt, Dürer. Der Rat von Nürnberg kennt das rechte Maß. Auch wenn er über seine Feinde urteilt? Was meint ihr? In 3 Tagen beginnt der Prozess. Ah so. Ihr sprecht von denen. Wie wird man gegen sie verfahren? Für Aufrührer gibt's nur eine Strafe. Also, Tod. Wo der Teufel den Acker bestellt, wächst nichts als Unkraut. Und Unkraut muss ausgerottet werden, mit Stumpf und Stiel. Ich würde Menschen nicht mit Unkraut gleich tun. Die Beham-Brüder und der Pensch-Georg, ich kenne sie von Kind auf an. Der Hans Ewald war mein Lehrbub. Ihr seid gekommen, um für sie um Gnade zu bitten. Sind alle drei noch jung. Als wir in ihrem Alter waren... Haben wir nicht rebelliert. Die Zeiten waren ruhiger, die Welt noch fest in ihren Fugen. Aber heute. Von überall her tönen die falschen Apostel. Junge Leute sind anfällig dafür. Haben sich selbst zu falschen Aposteln gemacht, die vier. Den Pöbel aufgewiegelt. Dafür gibt's keine Gnade. Eure vier Apostel auf dem Bild, die sind von Gott. Diese vier, des Teufels. Sie haben's in ihrem Unverstand getan, nichts weiter. Bin vorhin bei Ihnen gewesen im Turm. Sie werden niemals wieder Ordnung und Gesetz missachten. Sie haben's mir geschworen. Wollen Ihre Köpfe retten. Ich bürg für Sie. Auch für den Rektor? Auch für ihn. Ich bitte euch, Birkheimer, übt Nachsicht. Vergeltet Maßlosigkeit nicht mit Maßlosigkeit. Lasst mich das Bild nicht umsonst gemalt haben. Ich werde drüber nachdenken. 3 Tage darauf standen der Rektor Denk und die 3 gottlosen Maler, wie sie vom Volk geheißen wurden, vor dem Gericht des Hohen Rates. Sie hielten alle 4 die Köpfe gesenkt, als der Richter aufstand, um das Urteil über sie zu sprechen. Im Namen Gottes und des Hohen Rates der Stadt Nürnberg. Die 4 Beklagten, Johannes Denk, Rektor der Sebaldus-Schulall hier in Nürnberg, Hans Sebald Beham, Bartel Beham und Georg Pentsch, Maler und Kupferstecher all hier in Nürnberg, schuldig des Aufruhrs, der Verschwörung, der Abgötterei und des bösen Anschlags wider Obrigkeit und Ordnung unserer Stadt, sind ihrer Missetaten überführt und geständig. Zur Strafe wird ihnen auferlegt, Nürnberg für 1 Jahr zu verlassen. So sie die Stadt in dieser Zeit betreten, sollen sie am Galgen aufgehängt werden. So sie aber nach 1 Jahr zurückkehren und der Obrigkeit geloben, die Gesetze künftig zu achten, soll ihnen ihre Schuld vergeben sein. Vor der Nacht noch mussten die 4 Nürnberg den Rücken kehren. Soldaten der Stadtwache brachten sie bis zum Tor. Es war um die gleiche Zeit wie an jenem Abend im August, als die Beham-Brüder und der Pentsch-Georg zu Meister Dürer gekommen waren. Wieder blies der Türmer die Stunde. Halt! Einen Augenblick! Meister Dürer! Bin gekommen, euch lebwohl zu sagen. Hier ist ein Büchlein, nehmt's. Hab's vor ein paar Monaten geschrieben. Eine Unterweisung für junge Maler. Wird eine bessere Lektüre sein für euch als diese querköpfigen Schriften, die aus tüchtigen Malern und aus Schulrektoren Wirrköpfe machen. Dank, Meister Dürer. Dank für alles. Gertrud hat's uns gesagt, dass ihr beim Hohen Rat für uns gesprochen habt. Nicht ich. Die 4 Apostel. Der Hohe Rat hat ihre Sprache verstanden. Er war der Vernunft, Gottlob, zugänglicher als ihr. Meister Dürer, es war meine Schuld. Ah, ist schon gut. Ich wünsche euch viel Glück. Und nun geht mit Gott. Bis übers Jahr, Meister Dürer. Bis übers Jahr. So ist wieder Ruhe eingekehrt in unsere Stadt. Doch ringsumher im Land hat es noch immer gegärt. Noch immer haben Schwärmer, Antichristen und Wiedertäufer geeifert und das Volk in Wallung gebracht. In Nürnberg aber war man künftig wachsam gegen alle Anfechtungen, wachsam wie die Apostel Markus und Paulus auf Dürers Bild, das nun seinen Platz im Rathaus hat und das, wie es Dürers Wunsch und Wille ist gewesen, der Obrigkeit fortan immer als Mahnung vor Augen stehen wird.